Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich hoffe, dass die Brüder und Schwestern mich gut hören können im Internet. Hier kann man mich gut hören. Aber im Internet. طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب الأذان. الأذان لغة الإعلام. قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام من الله ورسوله إعلان من الله ورسوله. وشرعا الأذان الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. إذن الأذان لغة الإعلام وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. وكان فرض الأذان بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة. وقد قيل كان ذلك في مكة، ولكن الصحيح أن شرعية الأذان كانت في السنة الأولى من الهجرة. عن عبد الله بن زيد alles Lob gebührt Allah dem Gnädigen dem Allbarmherzigen. Und ich bezeuge, dass es keinen gibt, den man mit Wahrheit und Recht anbetet, außer Allah. Und keinen gibt, den man in dieser Anbetung folgt, außer Muhammad, salawatullahi wa salamu alayhi, der Diener Allahs und letzter Gesandter Gottes. Wir sprechen heute über Al-Adhan. Über Al-Adhan. Der Gebetsruf. Der Gebetsruf. Al-Adhan sprachlich. Das heißt, bekannt machen, informieren. Bekannt machen oder informieren. Al-I'lam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Und eine Bekanntmachung von Allah oder eine Information von Allah und seinem Prophet. Das bedeutet, Al-Adhan bedeutet, zu informieren, bekannt zu machen, das ist Sprache. Aber in der Religion, Al-Adhan ist zu informieren oder bekannt zu machen, der Gebetszeiten mit bestimmten Wörtern, was ein, natürlich was ein Rufer sagt. Das wird Gebetsruf, das ist bestimmte, das besteht aus bestimmten Wörtern, die man sagt, wenn man informieren will, bekannt machen will, dass die Gebetszeit ein oder dass die Gebetszeit eingetroffen ist. Al-Adhan wurde im ersten Jahr nach Al-Hijra offenbart. Und manche haben gesagt, nein, das war vor Al-Hijra, vor der Auswanderung von uns Propheten, von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber richtig ist, Al-Adhan wurde im ersten Jahr nach der Auswanderung offenbart. فعن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع. والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. إذن الأذان كان تقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيا رآها عبد الله بن زيد رضوان الله عليه وأقره النبي عليه. وهنا أنبه على مسألة، بعض الناس يرى رؤيا اليوم ويظنها شرعا للناس أو يشرعها، وهذا باطل. أما في هذا الحديث أو في هذا الآثر فإنه بارك الله فيكم من أقره على المنام كان النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن النبي أقره لما أخذ به. وأما قصة ذلك يعني أو سبب ذلك، أنه لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يجمعهم لها، فقالوا لو اتخذنا ناقوسا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك للنصارى، فقالوا لو اتخذنا بوقا، قال ذلك لليهود، فقالوا لو رفعنا نارا، قال ذلك للمجوس، فافترقوا. فرأى عبد الله بن زيد فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال طاف بي طائف وأنا نائم، إلى آخر هذا الحديث الذي ذكرناه. وفي سنن أبي داود قال عبد الله بن زيد فطاف بي طائف وأنا نائم، أو فطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان أي إلى آخره بتربيع التكبير يكرره أربعا. فالحديث 168 فالحديث دليلا على مشروعية الأذان للصلوات دعاء للغائبين ليحضروا إليها. فلذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فهو دعاء إلى الصلاة وهو إعلام بدخول وقتها أيضا. طيب يا أخوة، كان الأمر في أول ذلك لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وكان الناس يريدون يصلوا، فما كان في أذان، ما كان في أذان، فكيف يجتمع الناس؟ كيف يعلموا أنهم سيصلون الجماعة؟ فقالوا لعلنا نتخذ ناقوسا مثل النصارى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هذا للنصارى. وفيه تبه، فيه أننا لا نتشبه بالآخرين، لنا عباداتنا ولنا ديننا. فقالوا نتخذ بوقا مثل اليهود، قال لا، هذا اليهود. قال نجعل نار، يعني كل ما يأتي وقت الأذان نشعل نار. فقال لا، ذلك المجوس، أي ما نتشبه نحن بهم، إنما لنا ديننا. فأتى عبد الله بن زيد وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى عمر بن الخطاب مسرعا يقول رأيت ذلك كذلك في المنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد، قال له علمها بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني بلال صوته خير وأجمل من صوتك، فعلمها بلالا. بارك الله فيكم. حديث نما هندت أخت زسي عن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه. عبد الله بن زيد إسعين صحابي رضوان الله عليه فرع الأنصار إزاكته Ein Mann kam zu mir im Traum. Ein Mann kam zu mir im Traum. Und er sagte mir, sag, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Der hat das bezüglich Al-Adhan viermal gesagt, das wird Allahu Akbar viermal, ohne dass man leise Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sagt, ohne Tarji' heißt das. Und er hat mir auch Al-Iqama gesagt, einzeln, außer قد قامت الصلاة. Das wird ungerade. Außer قد قامت الصلاة gerade. Das wird zweimal. Als ich dann wach war, früh, bin ich zum Propheten Muhammad SAW gegangen. Dann habe ich ihm davon erzählt. Er hat gesagt, das ist ein wahrhaftiger Traum. Das ist ein wahrhaftiger Traum. Das Hadith wurde von Ahmed und Abu Dawud, الترمذي وابن خزيمة überliefert. Und bei Ahmed, الإمام أحمد, der hat am Ende die Geschichte von Bilal erzählt bezüglich الصلاة خير من النوم, das Gebet ist besser als Schlaf. بارك الله فيكم. Dieses Hadith hat eine Geschichte, die sehr bekannt ist, aber trotzdem wiederholen wir diese Geschichte, damit man daraus etwas lernen kann. Und zwar, wir haben gesagt, Al-Adhan ist Bekanntmachung, dass die Gebetszeit eingetroffen ist. Und wir wissen auch, dass das Gebet Pflicht geworden ist, vor Al-Hijra. Und dann nach der Auswanderung vom Propheten hat der Prophet SAW die Moschee gebaut in Medina. Und dann sollten die Leute sozusagen sich versammeln. Die Leute müssten sich versammeln, damit sie Gemeinschaftsgebet beten. Aber wie werden sie das schaffen? Die Zeit ist viel. Das wird die Zeit, es war Kalafikum, da kann man das nicht bestimmen. Und da gab es auch keine Uhr damals. Dann haben manche Leute gesagt, oh Prophet, warum machen wir nicht eine Glocke? Wir nehmen eine Glocke und wenn die Glocke sozusagen, wenn man die Glocke benutzt hat, dann kann man wissen, die Gebetszeit ist eingetroffen. Der Prophet sagte, das ist für die Christen. Das ist für die Christen, nicht für uns. Dann hat man gesagt, ja, warum nehmen wir nicht ein Horn, wie bei den Juden? Der Prophet sagte, nein, ein Horn blasen ist für Juden, nicht für uns. Da hat man gesagt, warum nehmen wir nicht Feuer? Der Prophet sagt, nein, das ist für Al-Majus. Die Perser, die damals natürlich Feuer angebetet haben. Dann haben die Leute sozusagen, da sind sie weggegangen. Dann am frühen Morgen kam Abdullah ibn Zayd und er hat das erzählt. Abdullah hat erzählt, wie bei Abu Dawud, der hat gesagt, während ich schlaf war, habe ich geträumt. dass ein Mann eine Glocke in der Hand getragen hat. Ich habe ihm gesagt, Diener Allahs, verkaufst du diese Glocke? Er hat ihm gesagt, was willst du damit machen? Da habe ich ihm gesagt, ich möchte diese Glocke benutzen, um zum Gebet zu rufen. Da hat ihm gesagt, ich kann dir was Besseres beibringen. Da habe ich ihm gesagt, ja, sag mal. Da hat ihm gesagt, sag, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abdullah bin Zaid ist zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen. Und er hat ihm das gesagt, der Prophet, der hat gesagt, das ist ein wahrhaftiger Traum. Dann kam Umar ibn al-Khattab, radiallahu alayhi, der kam rennend, der sagte, oh Prophet, ich habe auch davon geträumt. Der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, hat dann das bestätigt. Barakallahu fikum. Der hat das bestätigt. Und hier muss ich etwas erklären, nicht, dass man falsch versteht, Barakallahu fikum. Und zwar, es gibt hier einen Traum in dieser Geschichte. Das heißt nicht, jeder, der etwas träumt, dann ist es Religion. Wie manche Sufis, die das tun. Sufis, der träumt, der Sheikh träumt von etwas, und dann sagt er, ich habe davon geträumt. Dann die Leute nehmen das als Religion. Oder wie manche von dieser schlimmen Sekte, wal'iyadu billah, diese Jama'at al-Adl wal-Ihsan, eine Gruppe, die heißt al-Adl wal-Ihsan Gruppe in Marokko, die haben behauptet, dass ihr Sheikh dieses Jahr Khalifa wird. Und er hat gesagt, 2006, wa ma adraka, was ist 2006? Das wird, was lässt dich wissen, was 2006 bedeutet? Die haben gesagt, mit Ende 2006, Anfang 2007, wird der Sheikh der Khalif von allen Muslimen. Der Khalif von allen Muslimen. Und jetzt sind wir nicht 2006 zu Ende. Wir sind heute am 19.06. Und wir warten schon 6 Monate auf den Khalif. Wir warten. Und was war der Beweis? Die haben davon geträumt. Ja, von davon geträumt. Deshalb, Barakallahu fikum, hier, nicht, dass man diesen Fehler macht. Ein Traum ist keine Religion, außer vom Propheten sallallahu alaihi wasallam oder was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bestätigt hat. Und hier hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das bestätigt. Ohne Bestätigung vom Propheten hätte man das nicht nehmen dürfen und nicht bestätigen dürfen bezüglich Adhan. In diesem Hadith, was schon erklärt worden ist, barakallahu fikum, und zwar, Abdullah ibn Zayd, radwanallahu alayhi, kam zum Propheten, er hat ihm gesagt, ich habe davon geträumt, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ohne Tarji', hat er gesagt. Ohne Tarji', das bedeutet, ohne leise zu sagen, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Barakallahu fikum, hier in diesem Hadith gibt es kein Tarji'. Aber in einem anderen Hadith von Abi Mahzura, radwallahu alayhi, Abu Mahzura war ein auch Gebetsrufer vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es gibt Tarji'. Es gibt Tarji'. Das bedeutet, dass man, du sagst zum Beispiel beim Adhan, du sagst Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dann leise. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dann sagst du laut, ashhadu an la ilaha illallah. Das heißt Tarji'. Hier, barakallahu fikum, es gibt in einem anderen Hadith bezüglich Tarji'. Auf jeden Fall, Al-Adhan ist durch diese Überlieferung bestätigt worden. Und das ist eine Bekanntmachung oder Rufen zum Gebet, damit die Leute zum Gebet kommen. Wallahu ta'ala ala wa'alam. طيب. اختلف العلماء في وجوب الأذان. ولا شك أنه من شعار أهل الإسلام ومن محاسن ما شرعه الله. وأما الوجوب فالأدلة فيه محتملة، يعني قد يكون الأذان واجبا وقد يكون ليس بواجب. لم يذكر هنا المؤلف رحمه الله تعالى والشارح قولا، ولكن في أول الباب قال وكان فرضه بالمدينة، فرضه أي يفهم من ذلك والله تعالى علم أنه يأخذ بفرضية الأذان، وهل يشك شك في عدم فرضية الأذان؟ نعم اختلف أهل العلم، ولكن الحقيقة والصحيح أن الأذان واجب لقوله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية لا يصلون ولا يؤذنون إلا وقد استحوذ الشيطان على قلوبهم. الحديث عند الإمام أحمد. أي ما من ثلاثة يكونون في مكان ويصلون، ما يصلون ولا يقيمون ولا يؤذنون، هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان. أما الواحد فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قال فليؤذن أحدكم وليصلي وليؤمكم أكبركم، فليصلي أحدكم وليؤمكم أكبركم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا عن الإمام أحمد. إذن واحد يؤذن هذا إذا كانوا جماعة، أما إذا كانوا اثنان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤذن أحدكم وليصلي الآخر. وفي حديث مالك ابن الحويرث رضوان الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالأذان ولو كان لوحده، كما في حديث أبي موسى أيضا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا راعي، فقال له أذن للصلاة، فما من حجر ولا شجر ولا إنس ولا حجر ولا جن يسمع إلا وشهد لك يوم القيامة. فيفهم من هذا بارك الله فيكم أن الأذان واجب وعلى الإنسان أن يؤذن للصلاة. نعم حتى لو كنت لوحدك تصلي تؤذن وتقيم إن شاء الله، وهذا سيأتي فيما بعد، اختلف أهل العلم فيه كثيرا بارك الله فيكم. دي جلرتن بس إسلام هابن انتشير لك أو زاغن قتروفن بتسوق ليش أذان das heißt ist Adhan Pflicht oder ist Adhan beliebt? Ist Adhan Pflicht oder ist Adhan beliebt? Manche Gelehrten sagen nur beliebt, andere sagen doch, das ist Pflicht. Die Beweise, barakallahu fikum, nicht so klar sind bei manchen Gelehrten, dass sie sagen Pflicht. Aber der Autor an sich selbst, der hat am Anfang gesagt, وَكَانَ فَرْضُهُ. Die Verpflichtung von Adhan war im ersten Jahr nach der Auswanderung. Das kann man so verstehen, dass er meint, das ist Pflicht. Aber die Gelehrten haben unterschiedliche Aussagen getroffen. Aber was ist die richtige Aussage? Ist Adhan Pflicht? Oder ist Adhan nur beliebt? Manche Gelehrten sagen beliebt. Andere sagen Pflicht. Aber barakallahu fikum, keiner wird das diskutieren, dass Adhan sozusagen ein Symbol für die Muslime ist. Symbol nicht jetzt wie eine Malerei und sowas, was die Leute machen. Sichel und Halbmond und ich weiß nicht, ach, das ist gar nicht. Das bedeutet damit, wenn man Adhan macht, dann weiß man genau, dass diese Person Muslim ist. Dann weiß man genau, dass die Leute beten, weil man Adhan hört. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn drei Leute zusammen sind in einem Dorf und sie beten nicht und sie machen kein Adhan, dann hat der Shaitan ihre Herzen eingenommen. Hat der Shaitan ihre Herzen eingenommen. Subhanallah, wenn sie nicht beten und wenn sie kein Adhan machen und die sind drei Leute in einem Dorf. Zweitens, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Leuten gesagt, die ihn gefragt haben bezüglich Adhan und bezüglich Salah. Er hat gesagt, einer von euch macht für euch Adhan und der Älteste von euch führt das Gebet. Das bedeutet, einer macht Adhan und der Älteste macht das Gebet. Auch Barakallahu fikum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, zwei Leute haben ihn gefragt, wie ist das, wenn wir zwei sind? Der Prophet sagte, einer von euch macht Adhan und der andere betet als Imam. Und Hadith Malik ibn al-Huwairith oder Abu Musa al-Ash'ari, der war allein, ein Schäfer ist er. Er hat ihm gesagt, ich bin allein. Und wenn die Gebetszeit eingetroffen ist, was soll ich machen? Der hat ihm gesagt, mach Adhan. Jeder, der dich hört, Jinn oder Mensch, Steine oder Bäume, sie werden für dich am letzten Tag bezeugen. Der hat ihm gesagt, mach Adhan. Und von hier sagen viele Gelehrten, wie zum Beispiel Malik, Ahmed und das ist von Ali ibn Abi Talib, dass Al-Adhan Pflicht ist. Auch bei Schafi'iten, die haben drei Aussagen, die Schafi'iten. Manche sagen beliebt, manche sagen Pflicht und manche sagen Pflicht für die Gruppe. Bei Ahnaf sagen sie, dass es nur beliebt. Subarakallahu fikum, Al-Adhan. Ich meine, Subhanallah, Al-Adhan ist eine klare Anbetung für die Muslime. Adhan ist Pflicht. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. فذكر الأذان بالتربيع بتربيع التكبير يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهناك رواية أنه ذكرها بالتثنية يعني الله أكبر الله أكبر فهنا من العلماء من قال الله أكبر الله أكبر فقط ومنهم من قال أنها شاذة الله أكبر الله أكبر ومنهم من قال أنه هنا التثنية يقصد بها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صاروا اثنين ولكن عند المالكية يرون أن الأذان يكون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وليس أربع مرات ولكن أغلب أهل العلم على أنه أربع مرات بارك الله فيكم in diesem Hadith hat dann erzählt von الله أكبر viermal aber es gibt in einer anderen Überlieferung dass Al-Adhan nur mit zwei Allahu Akbar anfängt. Und da steht Paar. Der hat Allahu Akbar zwei gesagt. Manche Gelehrten sagen, diese Überlieferung mit zwei, die stimmt nicht. Aber die ist in Sahih Muslim. Andere sagen, das bedeutet hier Allahu Akbar zweimal. Das heißt nicht Allahu Akbar, sondern Allahu Akbar einmal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, zweimal. Und das ist eine gute Aussage, Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Das heißt, erstmal in Adhan sagt man Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dann hat er, ثم قال بغير ترجيع. الترجيع, كما قلنا بارك الله فيكم, أنه قول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض ثم رفع الصوت بها رفع الصوت واضح ولكن هذا الصوت المنخفض سرا هنا بارك الله فيكم قيل أنه لا يشرع بهذه الرواية وقيل يشرع لحديث أبي محذورة والصحيح أنه يشرع قول يشرع الترجيع بارك الله فيكم هي ان ديزم حديث دي زاكتي ohne Tarji', ohne Tarji'. Was bedeutet Tarji'? Ich habe das vorhin erklärt, ich wiederhole nochmal. At-Tarji' bedeutet, Barakallahu fikum, wenn du Adhan machst, dann sagst du, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Das heißt Tarji'. Jetzt kommt. Leise. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadur Rasulullah, ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Dann sagst du laut, ashadu an la ilaha illallah. At-Tarji' sind diese, ashadu an la ilaha zweimal, ashadu anna Muhammadur Rasulullah zweimal, leise. Laut dieser Überlieferung ohne Tarji'. Aber laut der Überlieferung von Abu Mahzura radhiyallahu alayhi mit Tarji'. Und richtig ist, dass man Adhan mit Tarji' macht, nicht ohne. Warum? Weil hier, Jazakumullah khairan, der hat ihm nur erklärt, wie er Adhan macht. Aber dort, das ist sozusagen zusätzliche Information. Und wenn man zwei Hadithe hat und es gibt eine zusätzliche Information, die nicht gegen das Hadith ist, dann kann man nehmen und sollte man nehmen. Und deshalb, barakallahu fikum, das ist mit Tarji' richtig. Dann hat er gesagt, wal-iqamatu furada. Al-iqamatu furada, yani tufradu alfazuha. Illa lafz al-iqama. Illa al-iqama. Yani illa qad qamat al-salah. قد قامت الصلاة. شوفوا يا أخوة هذا الحديث عند البخاري. انتبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. يوتر الإقامة إلا الإقامة. ما هي الإقامة؟ الإقامة. فالذي لا يفعل قلت سبحان الله كيف هنا إلا الإقامة بمعنى إلا لما يقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة فهذه لا يوترها فهذه لا يوترها وفي رواية أنه أوتر قد قامت الصلاة مرة فذاك لا بأس ولو أوترت قد قامت الصلاة بارك الله فيكم إن ديزم حديث دزاكت والإقامة فرادة والإقامة انشوليكم والإقامة فرادة إلا قد قامت الصلاة دزاكت und الإقامة das wird wenn das vor dem Gebet zum Gebet gerufen wird nicht der Gebetsruf sondern gleich vor dem Gebet damit der Imam mit dem Gebet anfängt الإقامة der sagt die Wörter von الإقامة die sind einzeln außer قد قامت الصلاة zweimal. Und hier, subhanallah, es gibt eine Überlieferung bei Al-Bukhari. Der sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. hat Bilal befohlen, dass er Al-Adhan zweimal macht. Zweimal. An yushaffi Al-Adhan. Das ist gerade Zahl von Adhan. Zwei, parisch macht er Al-Adhan. Und dass Al-Iqama ungerade Zahl wird. Oder, Barakallahu fikum, dass er das nicht zweimal macht. Einmal. Außer Al-Iqama. Subhanallah. Al-Iqama. Einmal. Außer Al-Iqama. Das gleiche Wort. Wenn man kein Wissen hat, wenn man, Barakallahu fikum, das nicht lernt, da wird man Probleme bekommen. Wie kann man es verstehen? Wie kann man das verstehen? Einmal sagt er, der sagt Al-Iqama einmal, außer Al-Iqama. Und Al-Iqama und Al-Iqama, sie sind gleich. Hier meinte er, Al-Iqama, das ist, wenn du sagst, قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة. Das macht man zweimal. Aber es gibt eine Überlieferung, dass, barakallahu fikum, قد قامت الصلاة. Einzeln. Deshalb manche Gelehrten sagen, es ist kein Problem, dass man sagt nur einmal قد قامت الصلاة, nicht zweimal. وقال العلماء الحكمة في تكرير الأذان وإفراد ألفاظ الإقامة هي أن الأذان لإعلام الغائبين فاحتيج إلى التكرير، ولذا شرع فيه رفع الصوت وأن يكون على محل مرتفع بخلاف الإقامة، فإنها لإعلام الحاضرين فلا حاجة إلى تكرير ألفاظها، ولذا شرع فيها خفض الصوت والحذر، وإنما كررت جملة قد قامت الصلاة لأنها مقصود الإقامة، لأنها مقصود الإقامة. بارك الله فيكم. دي gelernten sagen die Weisheit bezüglich الأذان والإقامة، dass die Sätze in الأذان zweimal gesagt werden außer am Ende لا إله إلا الله einmal und bei الإقامة einmal außer قد قامت الصلاة zweimal. Warum? Was ist die Weisheit hier? Haben Sie gesagt, الأذان ist, dass man bekannt macht, dass man zum Gebet ruft, damit die Leute, die nicht in der Moschee sind, hören und damit sie kommen. Deshalb sagt man zweimal, das wird wiederholt man. Und deshalb auch, es ist besser, dass man eine Höhestellung nimmt oder Höhestelle, damit man zum Adhan ruft. Damit viele Leute hören. Aber bei Al-Iqama, die Leute sind schon in der Moschee und die hören. Und da sagt er das einmal und schnell. Aber bei قد قامت الصلاة zweimal, warum? Weil man macht Iqama, damit man die Leute zum Gebet sozusagen direkt ruft. Das ist bezüglich Barakallahu Fikum dieses Hadith. Das heißt, was wir daraus lernen können, الذي نستطيع أن نتعلمه من هذا الحديث، نختصر اختصارا أن الأذان فرض في السنة الأولى للهجر، وأنه الإعلام بدخول وقت الصلاة بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. قصة الأذان، الصحابة الناس قالت الصحابة رضوان الله عليهم قال نأخذ ناقوس، قال لا النبي النصارى، نأخذ قرن قال لليهود، نأخذ يعني بوق قال اليهود، نجعل نار قال هذا للمجوس. رأى عبد الله بن زيد هذا المنام فقصه على النبي فأقره، لولا إقرار النبي لما كنا أخذ النبي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعلمه الأذان. والأذان حكمه أنه واجب كما ذكرنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، أي واحد يؤذن واحد يأم. وهذا الذي المهم بالنسبة لنا في أذان وفي إقامة، وهذه القصة قال إن رؤيا حق. بارك الله فيكم. بس في أوسيزم حديث سوتساجن لرنن كنن شنل أسمال دسكيت الأذان. الأذان فورد دسس بكانت ما خونك بتزغليش تجيبيت سايد سويتنس. بارك الله فيكم. الأذان wurde zur Pflicht gemacht im ersten Jahr nach der Auswanderung. Dann barakallahu fikum Abdullah, die Sahaba, die waren mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie haben gesagt, wie werden wir wissen, wann wir zum Gebet kommen? Dann haben die Leute gesagt in diesem Zusammenhang, wir nehmen Glocke. Der Prophet sagte, nein, das ist für die Christen. Da haben sie gesagt, wir nehmen Horn. Wir blasen so ein Horn ins Horn, dann werden die Leute hören. Der hat gesagt, nein, das ist für die Juden. Da haben sie gesagt, wir machen Feuer. Der hat gesagt, das ist für Al-Majus, für die Perser, die Feuer angebetet haben. Dann hat Abdullah bin Zaid einen Traum gehabt, der kam zum Propheten, der hat ihm das erzählt. Der Prophet hat ihn bestätigt. Und nochmal, was wichtig ist, hätte der Prophet Muhammad s.a.w. nicht bestätigt, hätten wir das nicht angenommen. Nicht, dass jemand heute etwas träumt und der sagt, der Muslim, ich habe davon geträumt, deshalb, das ist die Wahrheit. Nein, das geht nicht. Dazu, barakallahu fikum, was ist Urteil von Adhan? Adhan ist Pflicht. Als Beweis von vielen Beweisen. Der Prophet sagte, einer von euch muss Adhan machen und der Älteste führt das Gebet oder macht Imam. So sagte Salawatullahi wa Salamuhu alayhi. Es gibt auch noch die Hadithe, die ich erwähnt habe. Und dann haben wir gelernt hier, dass das Allahu Akbar, Allahu Akbar und so weiter, und Iqama in diesem Hadith alles. Wallahu ta'ala ala wa'ala. ولابن خزيمة عن أنس قال ولابن خزيمة عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم وهو في صحيح ابن خزيمة أي من طريق هو هنا من السنة ما معنى من السنة تبعي يا أخو الكثير لما تقول من السنة يفهم أقول لك أن الأمر مستحب لا يا أخي لا من السنة هنا أي من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وليس المعنى من المستحب وهذا الذي نقوله دائما لما يقول أهل العلم لما يقول الصحابي من السنة أو هذا من في سنة النبي أي هذا في دين النبي هذا في طريقة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير منها يعني تعالوا إلى الفوز والبقاء هلموا إلى سبب ذلك بعد ذلك قال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وهذا في الأذان الأول من الصبح عند النساء برواية صحيحة وهذا في الأذان الأول من الصبح لا الفجر الثاني الفجر السرحان يقول الصلاة خير من النوم أما الفجر الصادق ما في خلافا للحنابلة الحنابلة يقول بالعكس بلى بلى وهذا هو التثويب انتبهوا هذا يسمى التثويب التثويب في أذان الفجر الأول اختلف أهل العلم فيه فمنهم من قال التثويب يكون في الأذان الثاني وليس في الأول وقالوا هنا الأذان الأول بمعنى الأذان قبل الإقامة فجعلوا الأذان الأول اللي هو يعني جعلوا ما في أذان في وقت الفجر الكاذب ولكن الصحيح خلافه فشرعية التثويب إنما هو في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم وأما الأذان الثاني فهو إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة فعن أبي محذورة رضوان الله عليه كما عند البيهقي قال كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في أذان الفجر الأول حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وكان يثوب في الأذان أو يثوب في الأذان الأول من الصبح بأمره صلى الله عليه وسلم أي أبو محذورة رضوان الله عليه قال المؤلف قلت وعلى هذا ليس من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم فهو كألفاظ التسبيح الآخر الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضا عن الأذان الأول قال والمراد من معناه اليقظة للصلاة خير من النوم أي الراحة التي يعتادونها في الأجل خير من النوم وللمؤلف كلام في هذا رسالة في ذا هذا الأمر ولكن صحيح أنها من الأذان يعني هي كلمة من الأذان الأول وهي يعني القصد أنه ليست من أصل الأذان وإنما هذا التثويب هو لإيقاظ النائم أي سببها إيقاظ النائم Barakallahu fikum. Ibn Khuzaymah, rahimahullah ta'ala, hat berichtet von Anas. Der sagte, von der Sunna, von der Sunna. Wenn der Muezzin in Fajr sagt, Hayya ala al-Falah, der sagt, As-Salatu khayrum min al-Nawm. Das wird von der Sunna ist, wenn der Muezzin in Fajr sagt, in der Dämmerung sagt, Hayya ala al-Falah, kommt zu Erfolg, kommt zu Gewinn, dann sagt er danach, das Gebet ist wichtiger als Schlaf. Viele sagen besser, sondern das Gebet ist wichtiger oder richtiger als Schlaf in dieser Zeit. Barakallahu fikum, hier gibt es sehr Interessantes drin. Und zwar, der sagt von der Sunna. Von der Sunna. Was bedeutet hier von der Sunna? Viele Leute, wenn sie das hören von der Sunna, dann denken sie, das ist beliebt. Nein, von der Sunna hier bedeutet von der Religion, von der Methode vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deshalb sagen wir immer, die Sunna bedeutet nicht automatisch beliebt. Wenn der Gelehrte sagt, das ist Sunna, der meint nicht automatisch beliebt, sondern der kann, das kann so heißen, dass er meint, das gehört zur Religion. Und das ist so ein Beweis dafür. Von Sunna ist, dass man das sagt. Das ist von der Religion und von der Methode vom Propheten ist, wenn der Gebetsrufer, wenn Al-Muadzin sagt, Hayya ala al-Falah, Hayya ala al-Falah, danach sagt er, As-Salatu khayrun min an-Nawm, As-Salatu khayrun min an-Nawm. Das Gebet ist wichtiger als Schlaf. Das Gebet ist wichtiger als Schlaf. Wann sagt er? Das ist nur in einem Gebetsruf. Und zwar, das ist zu Fajr. Aber wann sagt er das? Bei An-Nasa'i, das steht, في الأذان الأول من الصبح. Der Gebetsrufer sagt das im ersten Adhan, im ersten Gebetsruf von Frühgebet, von der Dämmerung. Das heißt, es gibt zwei Dämmerungen, echte und unechte. Bei unechten gibt es Adhan und bei echten gibt es Adhan. Bei unecht, was vor ist, da sagt man As-Salatu Khairun Nawm. Und nicht bei der echten, laut, was An-Nasa'i überliefert hat, in einer authentischen Überlieferung. Auch, barakallahu fikum, auch bei Al-Bayhaqi, in der großen Sunan, das heißt As-Sunan al-Kubra, sein Buch, As-Sunan al-Kubra, der hat von Abi Mahzura überliefert, Abu Mahzura sagte, ich habe in dem ersten Adhan, von Al-Fajr, in dem ersten Adhan von Al-Fajr, ich habe gesagt, Hayya ala al-Salah, Hayya ala al-Falah, dann As-Salatu khayrun min al-Nawm. Und dies heißt At-Taswib. At-Taswib. Das heißt, im ersten Adhan von Al-Fajr sagt man As-Salatu khayrun min an-nawm. Der Autor hier sagte, rahimahullah, der sagte, das gehört, As-Salatu khayrun min an-nawm, gehört normalerweise nicht zu Wörtern von Adhan. Aber das hat man gesagt, damit die Leute aufstehen zum Gebet. Und das ist normal, dass man ein Wort sagt, damit die Leute zum Gebet aufstehen. Aber ist das exakt, was er gesagt hat? Nein, nicht ganz. Weil wenn die Sahaba das gesagt haben, und die haben das im Gebetsruf gesagt, und der Prophet hat das bestätigt, das ist Religion, und das ist nicht mehr, barakallahu fikum, etwas, was ganz normal zu sagen ist, wallahu ta'ala ala. Aber interessant ist in dieser Überlieferung, sehr interessant, das Wort minas sunnati. Minas sunnati. von der Sunna oder zum Sunna gehört. Zum Sunna, das heißt nicht zum Beliebten, sondern das heißt zur Religion. وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم علمه الآذان فذكر فيه الترجيع أخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط ورواه الخمسة فذكروه مربعا نعم نعم أبو محذورة رضوان الله عليه كما ذكرنا بارك الله فيكم هو مؤذن من المؤذنين الذين كانوا يؤذنون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فالنبي علمه الأذان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بارك الله فيكم في قصة في هذا هناك قصة هناك قصة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة الأذان وخلاصة ذلك أنه خرج أبو محذورة بعد الفتح إلى حنين بعد فتح مكة خرج أبو محذورة إلى حنين هو وتسعة من أهل مكة فلما سمعوا الأذان أذنوا استهزاء بالمؤمنين لما سمعوا الأذان أذنوا استهزاء بالمؤمنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأذنوا رجلا رجلا وقال أبو محذورة وكنت آخرهم فقال حين أذنت تعال فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبرك علي ثلاث مرات ثم قال اذهب فأذن عند المسجد الحرام فقلت يا رسول الله فعلمني الحديث فذكر فيه الترجيع أي في الشهادتين ولفظه عند أبي داود ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله تخفض بها صوتك قيل المراد أن يسمع من بقربه قيل والحكمة في ذلك أن يأتي بهما أولا بتدبر وإخلاص ولا يتأتى كمال ذلك إلا مع خفض الصوت قال ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد مرة أخرى فهذا هو الترجيع الذي ذهب جمهور العلماء على إنه إلى أنه مشروع لهذا الحديث الصحيح وهو زيادة مقبولة على حديث عبد الله بن زيد كما ذكرنا وأما ذكره للتكبير في أوله في أول أذان مرتين فقط كما ذكرنا بارك الله فيكم قال ابن عبد البر في الاستذكار التكبير أربع مرات التكبير أربع مرات أول الأذان محفوظ من رواية الثقات من حديث أبي محذورة ومن حديث عبد الله بن زيد وهي زيادة يجب قبولها واعلم أن ابن تيمية في المنتقى نسب التربيع في حديث أبي محذورة إلى رواية مسلم والمصنف لم ينسبه إليه بل نسبها إلى رواية الخمسة فراجعت صحيح مسلم وشرحه فقال النووي إن أكثر أصوله فيها التكبير مرتين في أوله وقال القاضي عياض إن في بعض طرق الفارسي لصحيح مسلم ذكر التكبير أربع مرات في أوله وبه تعرف أن المصنف اعتبر أكثر الروايات وابن تيمية اعتمد بعض طرقه فلا يتوهم المنافات بين كلام المصنف وابن تيمية وقال ابن الأثير في الجامع بعد سياقه للروايات وذكر روايات التربيع في أوله وقال وأخرج مسلم من هذه الروايات الأخيرة انتهى كلامه وليس بصحيح فقد أخرج مسلم الرواية بتربيع التكبير في أوله كما قررنا وانتهى أي بارك الله فيكم أنه روى الإمام مسلم أن في أول أذان تقول التكبير الله أكبر الله أكبر فقط، ما تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهذا كما ذكرنا في روايات أخرى ذكرها مسلم كذلك فيها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الأذان مو مرتين، أربع كما ذكرت بارك الله فيكم. والله تعالى أعلم، رواية التكبير مرتين يقصد بها، هناك إمكانية للجمع، يقصد بها والله أعلم أنه يقول الله أكبر الله أكبر مرة، الله أكبر الله أكبر مرتين، ليس يقول أربع مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بارك الله فيكم. فن أبي محذورة رضوان الله عليه دست بقفيت محمد صلى الله عليه وسلم إن الأذان باي قبرخت هات ودي هات داباي الترجيع إرفينت الترجيع هم فيها دست سنفيرت مع لويته الترجيع بدويته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لايزة تزاقن before من دست لاوت ساكت من أذان. أبو محذورة رضوان الله عليه ده هات اتسيلت ده هات قزاكت إش بن ناخ ده بفريونك فون مكة ناخ حنين جغانجن إش ون نوين لويته فون دن لويتن فون مكة الزيدان الأذان هيوغتن الزيدان الأذان هيوغتن زي هابن نوخ مال أذان جمخت بس ويد ديزة كفار أذان جمخت سو تزاقن als lustig machen oder die wollten die Gläubigen auslachen, die haben wie sie gemacht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich habe den Adhan von diesen Leuten gehört. Ich habe Adhan von diesen Leuten gehört und es gab jemanden, der schöne Stimme gehabt hat, als er das hört. Dann hat der Prophet sie bestellt, diese Leute, und die haben jeder Adhan gemacht. Jeder Adhan gemacht. Abu Mahzura war der letzte davon. Der hat dann Adhan gemacht. Der Prophet hat ihm gesagt, komm hier. Der Prophet hat seine Hände auf seine Stirn getan. Und er hat ihm dreimal gesagt, möge Allah dich segnen, möge Allah dich segnen, möge Allah dich segnen. Und dann hat ihm gesagt, geh zur Moschee und mach Adhan. Dann sagte ihm, oh Prophet, wie? Der hat ihm gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm dann Adhan beigebracht und er hat ihm gesagt, At-Tarji' dabei. Was ist At-Tarji' wie wir schon gesagt haben, Barakallahu fikum. Dass man sagt erstmal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dann sagt man, leise dann. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله then loud أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا so بارك الله فيكم. هي عند Überlieferung von أبي محذورة es stand bei الإمام مسلم am Anfang von Adhan zweimal nur الله أكبر zu sagen الله أكبر الله أكبر. Was bedeutet das? Es gibt von Hadith von Abdullah bin Zayd und von anderen, von Abi Mahzura auch und bei den anderen, dass Al-Adhan am Anfang viermal zu sagen ist, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aber es gibt eine Überlieferung bei Muslim, nur zweimal zu sagen. Wie könnte man das zusammen kombinieren? Ibn Abdul Barr sagte, dass man viermal Allahu Akbar, Allahu Akbar am Anfang sagt, ist klar und es so sagen, wir haben das gelernt. Und die Leute, die das ist bekannt, und die Leute, die das überliefert haben, die sind alle vertrauenswürdige Leute. Aber Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sagte, es gibt in Sahih Muslim viermal, nicht zweimal, Allahu Akbar, viermal, auch das gleiche Hadith. Und andere Leute haben gesagt, nur zweimal. Barakallahu fikum, aber es gibt bestimmte Überlieferungen bei Muslimen, die sind mit viermal, nicht mit zweimal. Das heißt, Adhan macht man mit viermal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aber was bedeutet zweimal? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Das heißt, Wallahu Ta'ala ala wa alam, dass man Allahu Akbar, Allahu Akbar ein, Allahu Akbar, Allahu Akbar zwei meint. Und das ist eine gute Kombination zwischen den beiden Hadithen, was vier und was zwei bedeutet, weil die meisten Überlieferungen, die authentisch sind, Al-Adhan fängt mit viermal Allahu Akbar und nicht weniger. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Heute haben wir drei Hadithe genommen bezüglich Al-Adhan. Und inshallah das nächste Mal machen wir weiter. بإذن تعالى. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn was Schlechtes oder Falsches von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Der Unterricht für die Brüder in der Moschee ist zu Ende. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.